The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, herzlich willkommen zur Folge 21 vom Face of Death Podcast. Wir sind mal wieder an einem Fall dran gewesen und werden euch den dann später vorstellen. Aber erstmal begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Hatti. Ein Servus nach Bayern und Grüße aus Südniedersachsen. Jawohl, ich höre dich sehr gut. Servus, mein Lieber. Ja, wir hatten gerade ein paar Latenzprobleme. Wir hatten Aufnahmeschwierigkeiten, aber die hatten wir ja auch im letzten Podcast. Da möchte ich mich noch für entschuldigen. Wir hatten technische Probleme. Ich war ein bisschen erkältet und deswegen gab es, ich nenne es einfach mal, ein paar Nebengeräusche, die vielleicht nicht so hätten sein müssen. Und soll diesmal besser werden, denke ich. Und diesmal ist es ruhiger. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Ich denke, der Inhalt ist wichtig, der ist rübergekommen an der Stelle. Ja, ja. Inhaltlich können wir ja mal erstmal einsteigen, wie wir es immer machen, in die sozialen Netzwerke. Und zwar kommen wir zu Twitter, Facebook und iTunes. Tunis ist... steht irgendwie. iTunes, ja. iTunes steht iTunes. Hab ich es wieder falsch geschrieben? Ja, macht nichts, aber ich finde es immer schön. Ich finde es toll. iTunes. Ja. iTunes. Ist das was für die Kölscher? Ja, irgendwo bist du immer noch. Da spricht der Kölner, ja. Bist du noch Kölsche drin, ja. Ja. Ja, es gab Nachrichten über Twitter via Direct Message. Unter anderem gab es, glaube ich, sogar ein oder zwei Lösungen zum aktuellen Krimi-Rätsel. Dann gab es noch Vorschläge zu irgendwelchen Fällen, die wir bearbeiten können. Aber ich glaube, da haben wir erstmal en masse, wenn wir die denn auch alle überhaupt nehmen. Ich weiß gar nicht, der Fall, den wir heute machen, das war ein Vorschlag mal, ne? Glaube ich, kann das sein? Das Thema, worum es geht, also die Art der der Tat oder die Art dieses Falles, das war mal, hatten wir mal nachgefragt, ob das mal interessant wäre, sowas auch zu machen. Mhm. Und deswegen machen wir es heute mal. Sage ich später noch was zu, was da passiert heute. Ah, okay, alles klar. Ja, dann ja, gab es ein paar neue Follower, gibt es immer so zwei, drei Stück von Folge zu Folge. Es gibt ja immer Retweets, das ist ja immer sehr, sehr fleißig von euch, was ihr da macht. Und ja, es gibt auf iTunes gibt es zwei neue Rezensionen. Und zwar von ins1174 mit der Überschrift und einer 5-Sterne-Bewertung fesselnd. Freue mich über jede neue Folge, die mich jedes Mal aufs Neue fesselt. Interessant, kurzweilig und spannend. Weiter so. Hatti und Klaus. Dann gab es noch eine Rezension am 31.01. Klasse Podcast, sehr spannend und sympathisch. Mit einer 5-Sterne-Bewertung von Amlux. Zwei sehr freundliche Stimmen, die den geneigten Zuhörer spannende Fälle präsentieren, bei denen man bis zum Schluss dranbleibt. Ja, ganz, ganz lieben Dank dafür, ne? Ja, sehr, sehr, sehr, sehr nett. Sehr ja, freundlich, freu ich mich immer, dass sich da was tut, ja. ja, auf Twitter hast du schon gesagt, tatsächlich wird Twitter auch bei uns mittlerweile benutzt, um Kommentare abzugeben. Wir haben kurz vorhin schon gesprochen, wir werden die jetzt nicht reinkopieren in den Blog, sondern halt hier in der Folge ein bisschen besprechen und ja, könnte man aber auch, kann man gerne machen, finde ich auch okay. Also du willst auf ja, Twitter das zu tun. Du willst ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch einfach jetzt nur die Namen wieder vorlesen, die richtig gelöst haben, oder? Ja, also die richtig gelöst haben, lesen wir den Namen vor und da, wo zusätzlich zur Lösung noch was zum Podcast selber im Kommentar steht, das machen wir dann wie gewünscht am Ende dieser Folge. Da habe ich das mit entsprechend aufgeschrieben. Ich musste ja mal sagen, ich fand dieses Krimi-Rätsel ja total lustig. Es ist ja wirklich ein Rätsel. Es ist nichts Brutales, es fließt kein Blut, kein gar nichts. Es ist sowas von dreist und ich habe mich ernsthaft immer darüber gefragt, gibt's A, gibt's da einen Film zu und B, wie kriegt man sowas auf die Reihe? Aber erzähl doch einfach mal, worum es geht, wie man dann so Schrott verkaufen kann. Ja, das war ja die Überschrift teurer Schrott, ne? Und so kurz gefasst ging es darum, dass es tatsächlich möglich war, das ein und selbe Verbrechen zweimal zu begehen, weil sich halt die Betrogenen, kann man ja jetzt verraten in dem Fall, sich einfach geschämt haben, dass sie so dumm waren, darauf reinzufallen. Die richtige Lösung ist, 1925 lud der böhmische Hochstapler Viktor Lustig diverse Schrotthändler zu einem vertraulichen Gespräch in ein teures Pariser Hotel. Er gab sich als französischer Regierungsbeamter aus und machte ihnen weiß, die Stadt wolle den 1889 errichteten und seitdem schlecht gepflegten Eiffelturm als Alteisen verkaufen. Mit Hilfe gefälschter Unterlagen und seinem weltmännischen Auftreten überzeugte Lustig einen Händler namens André Poisson, den Turm zu erwerben, worauf er mit dem erbeuteten Geld nach Wien floh. Als klar wurde, dass Poisson aus Scham über seine Leichtgläubigkeit nicht zur Polizei gegangen war, kehrte er zurück und verkaufte den Eiffelturm prompt nochmal. Dabei ist aber diesmal aufgeflogen. Ja, und ist ins Gefängnis nach Alcatraz gekommen, San Francisco. Das ist auch ein Ding, ne? Ja, das ist dann die weitere Geschichte. Der ist dann nach Amerika gegangen und hat da wohl als Geldfälscher noch versucht, weiter Karriere zu machen. Und dafür ist er tatsächlich dann nach Alcatraz gekommen und gestorben ist er 1947 tatsächlich im Gefängnis. Also der ist da immer rausgekommen. Vielleicht wollte er die Golden Gate Bridge verkaufen. Ja, ich finde, Alcatraz ist ja bekannt. Das ist halt da. Das hat so einen ganz komischen Touch für mich. Ich kenne den ein oder anderen Film, wo da Sachen passieren. Ja. Ah, solche Filme kennst du, da bin ich ja beruhigt. Ja, Filme, den einen oder anderen kenne ich doch. Richtig gelöst haben und dafür vielen Dank. Die Bulli, wenn ich das richtig noch weiß vom letzten Mal. Der Jonas, der Mounty, der Isopode, die Larissa und der Tobias, in dem Fall via Twitter. Das heißt, das werdet ihr auf dem Blog nicht finden. Ja, dafür vielen Dank und ich bin gespannt. Ich habe wieder ein Rätsel rausgesucht für heute und mal schauen, wie ihr damit dann zurechtkommt. Es muss ja nicht immer Mord sein. Tja. Ja, dann steigen wir doch mal in den aktuellen Fall rein. Ich habe mir diesmal gar nichts vorgeschrieben. Ich dachte, ich mache das jetzt mal so aus dem Bauch raus. Also wer jetzt die Überschrift gelesen hat, Normal Stroke, kann da vielleicht nichts mit anfangen, aber der eine oder andere wird sagen, habe ich vielleicht doch schon mal gehört. Ja, es ist nämlich heute das allererste Mal eine Face-of-Death-Folge, weil wir mal nachgefragt haben, sollen wir mal was anderes machen? Also nächstes Mal wird es mit Sicherheit wieder brutal und blutig. Aber wir haben uns halt für Normal Stroke entschieden. Da geht es um die wohl bekannteste Geiselnahme in Schweden und daraus kursiert dann auch der Begriff das Stockholm-Syndrom. Es gibt diverse Verfilmungen zum Thema Stockholm-Syndrom und zu diesem Fall gibt es auch eine Verfilmung, die gibt es aber leider nur in schwedischer Sprache. Und bei meinen Recherchen habe ich gefunden, dass 2017 wohl Drehstart ist für einen Film, der heißt Stockholm. Und da soll es genau um dieses Stockholm-Syndrom, um diese Geiselnahme in Normal Stroke gehen. Das war ja eine Kreditbank in Schweden, in Stockholm. Und ja, was da so alles passiert ist, finde ich persönlich auch mal sehr interessant, weil ich habe das Wort Stockholm-Syndrom zwar schon mal im Vorfeld schon mal gehört, aber ich konnte damit nichts anfangen. Also wenn man es mal so ganz frei übersetzt ist, so ja, Geiseln verlieben sich oder sind ihren Geiselnehmern wohl gesonnen, um es mal so ganz leicht zu sagen, ne? Ja, sie sympathisieren halt sehr mit ihren Geiselnehmern. Das ist dieses Phänomen, um das es heute geht. Ich fand, das ist auch mal dran, das zu tun. Da komme ich nämlich nochmal darauf zurück, was ich eben schon sagte, wegen den Kommentaren auf Twitter auch, weil es doch so ist, dass ich das Gefühl habe, der ein oder andere Zuhörer braucht mal eine Pause, wenn es darum geht, dass bei uns doch das ein oder andere Mal es sehr blutig und auch sehr oft leider um Kinder geht, die ermordet werden. Und gerade wo ich jetzt gelesen habe, dass wir einen Hörer haben, der tatsächlich am Stück die Folgen hintereinander gehört hat, und dann geschrieben hat, er braucht eine Pause, es reicht, aber er hört auf jeden Fall weiter. Also, die Pause kommt heute, aber ich denke, es wird trotzdem spannend und interessant. Der leidet jetzt auch am Stockholm-Syndrom wahrscheinlich. Der leidet am Face-of-Death-Syndrom dann wahrscheinlich. Okay. Ihr wisst, worum es geht und ich denke, wir hören einfach mal in den Fall hinein. Das Geiseldrama von Normalstrock brachte Schweden im Sommer 1973 weltweit in die Schlagzeilen. Sogar Ministerpräsident Olof Palme musste damals mit dem Geiselnehmer telefonieren. Bis heute ist der Verlauf des Dramas immer wieder Thema im schwedischen Sozialkundeunterricht. Schüler schreiben bis heute noch Aufsätze darüber. Die Geiselnahme verlief äußerst dramatisch, endete aber vollkommen unblutig. Tja, dann schauen wir doch mal, wann das Ganze losging. Das Ganze ging nämlich über mehrere Tage. Wir fangen mit dem ersten Tag an. Das Ganze war am 23. August 1973. Da ist ein Mann um 10 Uhr morgens am Stockholmer Normalsplatz in die Zentrale der Svenska Kreditbanken eingetreten und schießt wild in Decke und ruft, jetzt beginnt die Party. Dann stellt er ein Transistorradio auf den Tisch und spielt laut Rockmusik ab. Zu diesen Tönen fesselt er mehrere Frauen bzw. lässt sie fesseln. Als zwei Polizisten einschreiten wollen, schießt der Mann. Ein Polizist wird verletzt, einige Geiseln kommen frei, aber vier bleiben mit ihnen verschanzt in der Bank. So, das sind zum einen die Geiseln Brigitta Lundblad oder Blatt, 31 Jahre, Elisabeth Oldren, 21, Christine Enmark, 23 und Sven Sefström, 24. Der Geiselnehmer fordert 3 Millionen schwedische Kronen. Außerdem soll der verurteilte Bankräuber Clark Olofsson aus dem Gefängnis freigelassen werden und in Handschellen in die Bank gebracht werden. Ein Krimineller kann nicht einfach zum Schauplatz eines Verbrechens gebracht werden. So stand der Dinge da. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft waren zu dem Zeitpunkt die Hände gebunden, aber die waren ihrer Sache sich ziemlich sicher, das funktioniert nicht, weil es gibt ja nun auch mal rechtliche Grundlagen, die das verbieten. Die Polizei verhandelte mit der Regierung. Die entschied dann schließlich, dass man Clark Olofsson bringen wird. Allerdings will man ihn nicht freilassen. Er soll nur in der Nähe sein, falls sich die Situation verschlimmert. Wer der Geiselnehmer ist, weiß die Polizei an diesem Abend noch nicht. Ja, die Polizei vermutet dann, und sie vermuten, dass es Kai Robert Hansen ist, ein völlig anderer schwedischer Gangster. Und man hat sich überlegt, man holt mal dessen Bruder, weil der soll vermitteln und verhandeln. Der damals 17-jährige Bruder des mutmaßlichen Täters ging tapfer im Auftrag der Polizei in die Bank. Der tatsächliche Geiselnehmer namens Janne Olsen hatte keine Ahnung, wer dieser junge Bursche war und schoss mal umgehend auf ihn. Nur mit knapper Not konnte er den Kugeln entkommen. Eines war nun klar, Kai Robert Jansen war auf keinen Fall der Bankräuber. Der hatte nämlich nach seiner Flucht aus dem Gefängnis das tatsächlich bis nach Hawaii geschafft. Dort führt er ein ganz ruhiges Leben, mehr so als Bankräuber-Rentner. Aber als er dann über die Medien so das mitgekriegt hat, was da in Stockholm gerade passiert und dass man ihn dafür verantwortlich macht, da war er wohl außer sich vor Wut und hat angefangen, in Hawaii Interviews zu geben, was sich im Großen und Ganzen als schlechte Idee rausstellte, weil in einem der Interviews hat er tatsächlich seinen geheimen Aufenthaltsort preisgegeben und hat nicht lang gedauert. Und dann ist er von den schwedischen Behörden festgenommen worden. Am späten Nachmittag des ersten Tages dieser Geiselnahme klingelt im Büro vom Ministerpräsident Olof Palme das erste Mal das Telefon. Und der Geiselnehmer schreit ins Telefon, wenn wir die Bank nicht verlassen können, werden die Geiseln sterben. Und im Hintergrund soll man die Geiseln schreien gehört haben. So viel zum ersten Tag. Also ich finde es, also auch wenn wir jetzt wirklich keine Leiche haben, ich finde das, also das ist echt schon spooky, was da abgeht, ne? Also der scheint wirklich sehr entschlossen zu sein. Das sieht man dann auch an Tag 2, den 24. August 73. Die Geiseln der Räuber haben gegessen, eine ruhige Nacht verbracht. Clark Olofsson ist aus dem Gefängnis in die Bank dann doch gebracht worden. Keiner der Polizisten begreift, was Olofsson mit der Sache eigentlich zu tun hat. Eine Erklärung gibt es weder vom Räuber noch von Olofsson selbst. Der Bankräuber verlangt in den Vormittagsstunden ein schnelles Fluchtauto, in dem er seinen Kollegen Olofsson und die Geiseln, also womit man fliehen kann. Über das Telefon der Bank sprechen die Täter mit der Polizei. Olofsson schlägt vor, sich selbst gegen drei andere Häftlinge eintauschen zu lassen. Den ganzen Tag über wird eifrig verhandelt. Um 17 Uhr klingelt schließlich wieder das Telefon beim Ministerpräsident Olof Palme. Diesmal ist eine Geisel am Telefon, Christine Enmark. Ja, und die hat die, was heißt die Chance genutzt, sondern sie verhält sich sehr, sehr seltsam, weil sie ruft ins Telefon. Palme, du enttäuscht mich wirklich sehr. Mein ganzes Leben war ich Sozialdemokratin und jetzt schacherst du mit unserem Leben. Könnt ihr uns nicht einfach mit Clark, das ist Clark Olofsson, der da gemeint ist, und dem Räuber wegfahren lassen? Ich habe keine Angst vor den beiden, nicht die geringste Angst. So das Originalzitat. Und dieser ungewöhnliche Ausbruch dieser junge Frau, die jetzt dann schon seit 2 Tagen in den Händen dieser Kidnapper war, das ist das erste Anzeichen, so sagt man, dass sich die Psyche der Geiseln unter der Belastung wohl tatsächlich verändert haben. Und sie sind halt dabei, dieses Syndrom zu entwickeln, dass wir dann später, und das ist auch heute noch, was auch heute noch als Stockholm-Syndrom bekannt ist und in die Kriminalgeschichte eingegangen ist. Tja, und später fügte Christine hinzu, wir haben Vertrauen zu beiden Männern, wir können die halbe Welt mit ihnen bereisen. Es geht uns gut, wir reden viel miteinander, wir spielen Karten zusammen. Könnt ihr nicht das Verrückte in unserer Situation erkennen? Da wird man zur Geisel in seinem eigenen Land und bekommt Clark Olofsson hereingeschickt, einen Mann, über den alles Mögliche in der Zeitung gestanden hat. Und dann stellt sich heraus, dass man überhaupt keine Angst vor diesem Mann hat. Im Gegenteil, man hat plötzlich irre Angst vor dem, was sich die Polizei einfallen lassen wird. Also man merkt hier wirklich schon, da spielt sich in der Psyche wirklich was ab. Und das schon am zweiten Tag. Also da hat es dann schon bei dem einen oder anderen Klick gemacht, ne? Ja, dazu muss man wissen, Carl Olofsson war in Schweden kein Unbekannter, sondern ich glaube, das haben wir später auch nochmal, aber ich sage das jetzt schon mal, das passt ganz gut. Er ist so als Gentleman-Gangster bekannt worden. Also er sah wohl sehr gut aus, hatte wohl sehr viel Erfolg bei Frauen und man hat ihm viel verziehen, einfach ja, weil er so ein netter, smarter Typ war, ne? Und er selber hat sich dann sogar Zeit genommen und gab aus der Bank raus Interviews und hat sich selbst so als Unschuldslamm hingestellt mit den Worten, ich finde ja, man sollte das Angebot des Räubers annehmen und ihn abziehen lassen. Hier wird es zu einer Tragödie kommen, wenn man darauf nicht eingeht. Dem Räuber ist alles egal. Er sagt selbst, dass er uns alle erschießen wird. Sogar ich habe Angst vor ihm, sagt er. Die Polizei sagt, ich soll ihn zur Vernunft bringen, aber die verstehen nicht, dass ich genauso gut mit einer Tür reden könnte. Während des Interviews hört man wohl den Olofsson immer wieder im Hintergrund laut Drohungen herausschreien. Dabei hat er keine Scheu vor fast schon komischer Theatralik, steht in unseren Quellen. Man nennt mich auch Desperado, schreit er. Wahrscheinlich innerlich kichernd, aber den Schweden, die daheim am Radio saßen, lief es wohl eiskalt den Rücken herunter. Tja, es ist der Hammer. Ja, ja, jetzt ist es so, die beiden kennen sich und das kannst du gerne mal erzählen, wo die sich herkennen. Ja, Clark Olofsson und Jane Olsen hatten sich eine fantastische Dramaturgie ausgedacht. Clark, der brave Gangster, der unfreiwillig zur Geisel genommen war, und Jane, der Böse, der alle bedrohte, sogar ihn, den edelsten Ganoven von allen. Das System funktionierte wieder einmal, wurde Clark Olofsson in der Presse zum Gentleman-Ganoven ausgerufen. Viele setzten sogar mehrere Hoffnungen auf sein angebliches Verhandlungsgeschick auf den Einsatz der Polizei. Wird er ein Held werden? Stellte man sich die Frage. Wird er die jungen Frauen retten? Fragten die Zeitungen. Clark Olsen wäre nicht der charmante Mann gewesen, der er nun einmal war, wenn er nicht aus der Bank heraus auch an seine Mutter gedacht hätte. Er rief bei ihr in Göteborg an und beruhigte sie. Sie sollte keine Angst haben. Es werden alle heil herauskommen. Schließlich habe er bisher immer alles gut überstanden. Die Mutter teilte das natürlich sofort der Presse mit. Weinend erklärte sie, sei fast krank vor Angst um ihren lieben Sohn geworden. Außerhalb der Bank spielen sich andere Dramen ab. Ein junger Mann taucht auf. Seine Schwester Elisabeth Oldgren ist eine der Geiseln. Er will sich selbst gegen seine Schwester eintauschen. Aber der Bankräuber geht auf den Vorschlag nicht ein. Nee, das war jetzt hier noch nicht drin, wo die beiden sich erkennen. Ja, ich wollte kurz drauf kommen, weil da steht so schön, die haben sich eine fantastische Dramaturgie ausgedacht. Ja. Und wo konnten sie das machen? Das konnten sie nirgendwo besser machen als im Gefängnis, weil die haben mal zusammen gesessen im Knast. Ja. Das heißt, die beiden kannten sich schon. Mehr dazu kommt später. Wir schauen den dritten Tag an, nachdem er jetzt schwer auf die Tränendrüse gedrückt worden ist von Seiten von Karl Olafsson, passiert in der Nacht etwas sehr Seltsames. Die Räuber schnappen sich die Geiseln und verschanzen sich im Tresorraum der Bank. Das heißt, sie haben sich Essen mitgenommen, haben Wasser mitgenommen, aber eigentlich haben sie sich an der Stelle selbst eine Falle gestellt. Denn der Polizei gelingt es, den Tresorraum von außen zu verschließen. Dadurch verschlimmert sich die Situation für die Geiseln dramatisch. Das Ganze passiert am Tag 3, das ist der 25. August 1973. Das Wasser geht natürlich bald zu Ende. Und sie kämpfen nicht nur mit ihrer Angst, die Geiseln jetzt, wegen der ganzen Situation, sondern hinzu kommt auch noch Klaustrophobie und, wie es da steht, ein unerträglicher Durst. Aber jetzt geht's los. Jetzt kommt die Polizei auf den Plan. Die haben sich nämlich was Tolles ausgedacht. Die wollen ein Loch bohren, und zwar in den Tresorraum. Und da wollen sie Gas einströmen lassen, damit Geisel und Geiselnehmer bewusstlos werden. Allerdings hat die Polizei die Medien falsch eingeschätzt. Der Rundfunk berichtet mal gleich darüber. Und wir haben schon gehört, Meister Jane hatte ein Radio dabei. Das heißt, er konnte das natürlich dementsprechend auch hören. Und reagiert auch sofort, indem er die Geiseln so fesselt, dass sie sich selbst erhängen würden, wenn sie das Bewusstsein verlieren würden. Ganz pfiffig, ganz pfiffig, ganz pfiffig, ja. Ich fasse mal Tag 4 und 5 zusammen. Tag 4, 26. August 73. Die Polizei bohrt weiter an ihrem Loch. Über eine Minikamera kann die Polizei sehen, was in dem Tresorraum passiert. Es entsteht ein Foto, das um die Welt geht. Ein Bild mit den gefesselten Geiseln und einem erstaunten Clark Olofsson, der rein zufällig um die Ecke direkt in die Kamera schaut. Ja, das war Tag 4. Tag 5. Das war ein langer, qualvoller Tag für die Geiseln. Es scheint, als würde die Geiselnahme nie zu Ende gehen. Durch die gebohrten Löcher, mittlerweile sind es Löcher, nicht nur ein Loch, in der Decke, bekommt die traurige Truppe im Tresorraum Essen und Getränke. Sogar Bier wird hinuntergereicht. Das ist unglaublich. Ja, die haben sich das quasi erpresst, ne? Glaube ich, an der Stelle. Also Tag 6, 28. August 1973. Die Polizei bohrt weiter, immer wieder neue Löcher. Zu einem Zeitpunkt dreht der Bankräuber durch. Er schießt durch eins der Löcher und verletzt einen Polizisten an der Hand. Inzwischen glauben nur noch wenig Schweden an ein gutes Ende der Geiselnahme. Die Regierung hat der Polizei sogar offiziell die Genehmigung erteilt, sowohl den Geiselnehmer zu töten und notfalls sogar alle Geiseln, und auch Clark Olafsson wird in Betracht gezogen. Aber es passiert das Unfassbare. Um 21 Uhr strömt Gas in den Tresorraum und Clark Olafsson schreit auf: Zum Teufel mit dem Gas, Originalzitat, wir ergeben uns. Der Tresorraum wird geöffnet, die Geiseln werden befreit. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Phänomen, was dann auftritt. Die Geisel Christine Enmark, die macht Probleme, und zwar, die will nicht aus diesem Tresorraum raus. Denn sie hat Angst vor der Polizei Und sie hat Angst, dass sie den Geiselnehmer und auch den Clark Olafsson erschießen konnten. Nach ein bisschen Verhandlungstaktik schließlich kann man sie überreden, tatsächlich auch den Tresorraum zu verlassen. Ja, und wenige Minuten später tritt Sven Thoranda, der leitende Polizeibeamte, vor die Bank und sagt den einbefreienden Satz: Es gibt keine Verletzten. Die zahlreichen Neugierigen, die sich um den Platz versammelt haben, jubeln und klatschen. Abseits des Trubels werden die vier Geiseln mit Ambulanzen ins Krankenhaus gebracht. Sie sind unverletzt, aber geschwächt. Und ihr Leben wird für immer sich verändert haben. Ja, die haben halt, sag ich mal, dieses Stockholm-Syndrom, also psychische Schäden. Die beiden Gangster wurden sofort ins Gefängnis gebracht. Man verhörte sie am Tag darauf nur kurz, denn die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass die beiden Männer sowieso niemals im Leben die Wahrheit sagen würden. Janne Olsen gab bei diesem Verhör erneut dem psychopathischen Gangster. Er bedauere nur eins, sagte er nämlich, dass er keine Geiseln erschossen habe. Wenn er das getan hätte, dann wäre die Polizei bestimmt auf seine Forderung eingegangen. Ja. Karl Olofsson dagegen war seiner Ansicht nach ganz unschuldig in den Fall verwickelt worden. Er habe nichts mit der Vorbereitung des Überfalls zu tun gehabt, sagt er, und natürlich niemals mit Olsson zusammengearbeitet. Und wenn, also das, was passiert ist innerhalb der Bank, das alles nur, um die Geiseln zu schützen. Die Polizei glaubt ihm natürlich kein Wort, weil die wissen natürlich auch, dass die beiden mal zusammen eingesessen haben. Aber die Öffentlichkeit, das heißt auch durch Hinzutun der Presse, war da ganz anderer Meinung. In den ersten Tagen, das muss man sich mal vorstellen, gingen hunderte von Telegrammen im Gefängnis für Clark Olofsson ein. Die meisten waren natürlich von Frauen und alle beglückwünschten ihn dafür, dass er die Tage so gut überstanden hätte, und viele schrieben, er sei einfach ein Held. Tja. Also das Syndrom, das scheint sich auch über Medien verbreiten zu lassen, offensichtlich. Tja, die vier Geiseln machten den Ärzten auf jeden Fall Kopfzerbrechen, also nicht nur den Ärzten, auch der Polizei. Keine von ihnen schien wirklich Lust dazu zu haben, die Gangster ernsthaft zu belasten. Und nicht nur die drei Frauen schienen von den beiden angetan zu sein. Auch Sven Safström fand die Männer absolut okay. Sie haben immer alles Essen, alle Getränke mit uns geteilt. Jeder bekam genau die gleiche Menge. Sie haben uns sehr anständig behandelt. Die Theorie, dass die jungen Frauen dem Charme Clark Olofsson erlegen waren und deshalb alles durch eine rosa-rote Brille sahen, kam dadurch ins Schwanken. Safström war ein junger, geradliniger Mann ohne romantische Gefühle für einen männlichen Gangster. Warum sollte er also so einen Mann in Schutz nehmen? Also, da war man sich auch nicht so ganz so sicher. Ja, das war halt ausschlaggebend dafür, einfach zu sagen, da muss mehr passiert sein, als dass jetzt nur die Frauen irgendwie gerade auf diesen Clark Olofsson irgendwie abfahren. Und wir werden später das, glaube ich, noch hören, was dann diverse Psychologen dazu meinen. Christine Enmark, Elisabeth Oldgren, Brigitta Lundblatt und Sven Safström waren nach der Befreiung in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Jede Geisel bekam ein fast schon luxuriöses Einzelzimmer. Vor allem die Frauen freuten sich über ihren privaten Badezimmer. Nach 6 Tagen ohne Dusche pflegten sie sich erst einmal ausgiebig, was ich persönlich als sehr verständlich empfinde. Und dann schliefen sie sich aus und sie schliefen mit kurzen Pausen erstmal mehr wie 2 Tage lang. Und dann begannen die Untersuchungen und die Gespräche mit dem Psychologen Dr. Lennart Lundgren. Der leitete die Untersuchung und in seinen Augen waren alle 4 einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Es ist die gleiche Gehirnwäsche, sagt er, die man auch bei Kriegsgefangenen beobachten kann. Es ist ein Schockzustand, in dem sie sich vor der Wirklichkeit schützen und so tun, als sei überhaupt nichts passiert. Gar keine schlimmen Dinge seien passiert. Psychologen auf der ganzen Welt interessierten sich seitdem für das Verhalten der 4 Geiseln. Schwer zu glauben, also da war ja nach 2 Tagen waren ja schon Auffälligkeiten. Kann man nach 2 Tagen schon eine Gehirnwäsche durchzogen haben? Nee, ich denke, das war für die wirklich neu, was da passiert ist. Also scheinbar hat man das so noch nie wahrgenommen gehabt. So verstehe ich das. Also Ja, auf jeden Fall einer, der sich am meisten damit beschäftigt hat, war Nils Bejerot. Er hat die Polizei während des Geiseldramas beraten. Seine eigentliche Aufgabe war gewesen, die Psyche der Ganoven richtig einzuschätzen. Türmer Polizeipsychologen, die bei solchen Geschichten vor Ort sind. Er war davon überzeugt gewesen, dass Olsson und Olofsson nicht davon hätten, oder dass sie davon nichts gehabt hätten, die Geiseln zu töten. Damit bestärkte er die Polizei in ihrer Zermürbungstaktik. In seiner Abhandlung über das Verhalten der Geiseln schuf er den Begriff halt Stockholm-Syndrom. Das stammt also wirklich von diesem Nils Bejerot. Der hat das dann also da ins Leben gerufen, dieses Stockholm-Syndrom, um das Verhalten dieser ganzen Geiseln und vielleicht auch außerhalb der der Bank halt über die Medien verbreiteten Geschichten hat der eine oder andere vielleicht auch einen Knacks gekriegt. Ja, also der hat sich das dann mal genauer angeschaut. Was wir uns genauer anschauen, sind jetzt mal die Täter. Da wäre als erstes Erik Jane Olsson. Erst nach der Befreiung erfährt die Polizei, wer der Bankräuber und Geiselnehmer eigentlich ist. Das heißt, bis dahin wussten die gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Er heißt Erik Jane Olsson. Er hat Clark Olofsson im Knast kennengelernt, das haben wir kurz schon angedeutet. Und der charismatische Clark wurde zu seinem Held, er wurde zu seinem Idol. 4 Wochen vor der Geiselnahme hatte er versucht, seinen Kumpel, wie er sagt, aus dem Gefängnis zu befreien, ohne Erfolg. So, was hat der gute Mann gemacht? Als Jane diesen Clark kennenlernte, konnte er sein Glück kaum fassen. Vor ihm saß nämlich der Mann, den er am allermeisten bewunderte. Der berühmte Gentleman-Gangster, der von allen Frauen angebetet wurde, über den die Zeitungen wie über einen Helden berichteten und der sogar von der Polizei mit Respekt behandelt wurde. Es stand von Anfang an fest, dass Jane alles für Clark tun würde, ihm bei einem Ausbruch zu helfen. Das war ja wohl das Mindeste. Dazu muss ich anmerken, dass der Clark Olofsson nicht nur als Gangster bekannt war, sondern auch als berüchtigter Ausbrecher. Also der hat wohl öfter geschafft, das Gefängnis zu verlassen, ohne dass es dafür einen richterlichen Beschluss gegeben hätte, möchte ich mal so sagen. Und ja, Jane war dann im Frühjahr wohl 1973 mal auf Freigang und hatte nur ein Ziel im Kopf. Er wollte seinem Idol zur Freiheit verhelfen. Statt nach dem Freigang wieder ins Gefängnis zurückzukehren, bereitete er die Flucht vor. Im Juli hielt er mit seinem Mercedes 220 SE vor der Mauer des Karl-Marx-Gefängnisses. So hat die. Was hat er denn vorher gehabt? Bumm. Ja. Bumm, ja, ja, genau. Er hat nämlich Dynamit an der Mauer angebracht und das explodierte genau zu dem Zeitpunkt, als Clark im Gefängnishof spazierte. Er musste nur noch über eine Einzäunung und dann durch das Loch springen. Dann würde ihn Jane mit dem Mercedes wegbringen. Clark wollte gerade springen. Da wurde er vom Gefängniswärter gestoppt. Der Ausbruchsversuch war missglückt, aber Jane Olsson hatte noch einen zweiten Plan, ein gigantischer Plan. Er würde der Welt zeigen, wozu er in der Lage war, um einen Freund aus dem Gefängnis zu befreien. Die Idee der Geiselnahme war geboren. Also, das war die Idee, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Also, Der wollte gar kein Geld haben oder so. Also ich meine, das hat er dann nebenbei gemacht, aber eigentlich wollte er ihn im Gefängnis befreien. Ja, ja, das Geld hätte er noch mitgenommen halt. Ja. Ne? Und Erik Jane Olsson war, ja, und Erik Jane Olsson war damals 32 Jahre alt und er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt und kam nach 8 Jahren wieder frei. Er hat sich nach dem Drama vom Normalsplatz nie wieder strafbar gemacht. Er lebt heute in Thailand mit seiner Frau und Familie. Ja, Klaus, jetzt kommen wir zu Clark Olofsson. Ja, dann schauen wir uns den nochmal genau an. Er ist also bis heute der wohl berühmteste Gangster Schwedens. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich, bevor wir diesen Fall hier recherchiert haben, nicht gewusst. Aber gut, Clark Olofsson war ein hochbegabtes Kind. Er konnte schon als 5-Jähriger lesen und das Alphabet aufsagen. Sein erstes Verbrechen war wegweisend für seinen späteren Lebensstil. Er brach als Jugendlicher ins Gewächshaus des Ministerpräsidenten ein und klaute Weintrauben und Tomaten. Gut. Er wurde immer wieder wegen kleinerer Vergehen verurteilt. Richtige Schlagzeilen machte er erst 1966, als er in einen Polizistenmord verwickelt war. Er war aber nachweislich nicht der Täter und halb Schweden nach ihm und seinem Freund suchte. Man erzählt sich, dass es damals zu Hollywood-reifen Szenen gekommen sei, weil zahlreiche Schweden in ihren Autos losfuhren, um den Polizeimörder zu suchen. Ja, und nach dem Geiseldrama von Normal Stalk wurde er zu 6 Jahren Haft verurteilt, später jedoch freigesprochen, da seine Teilnahme an der Geiselnahme nicht freiwillig war. Immer wieder überfiel er Banken, immer wieder flüchtete er aus dem Gefängnis. Er galt als Gentleman-Dieb und konnte sich immer auf die Hilfe schöner Frauen verlassen. Auch als er einmal bis nach Frankfurt floh, half ihm dort eine Frau. 1983 zog er nach Belgien, 1991 nahm er den Namen Daniel Demuyink an. Einige Zeit. Das ist schwierig. Kann ich auch nicht aussprechen. Einige Zeit lebte er dort ganz glücklich. Ende der 90er Jahre ging er in die Karibik und lebte vom Verleih seines Bootes an Touristen. Aber er kam auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wurde er einige Male mit Drogen erwischt. 1999 wurde er in Dänemark zu 14 Jahren Haft verurteilt. 2005 kam er wieder frei, um inzwischen schon wieder wegen eines Drogendelikts festgenommen zu werden. Er hatte ein Profil unter MySpace, allerdings war er seit 2007 nicht mehr auf seiner Seite. Offenbar fehlte ihm zu dem Zeitpunkt die Möglichkeiten, hatte er wohl kein Internet. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Geiseln. Dann bleiben uns die Geiseln noch, genau. Christine Enmark, zur Erinnerung, das war die junge Frau, die nicht aus dem Tresorraum raus wollte. Die war damals 23 Jahre alt. Nach der Geiselnahme kündigt sie ihren Job bei der Bank und wurde Psychotherapeutin. Sie telefonierte damals mit Olaf Palme, das haben wir gehört, der zu ihr am Telefon gesagt haben soll, wäre es nicht toll zu sterben, wenn man auf seinem Posten ist. Die Polizei hat dieses Palme-Zitat aus dem Protokoll entfernt. Christine Enmark hat es jedoch nie vergessen. Dieser Satz war ja totaler Schwachsinn, hat sie später in einem Interview gesagt. Über das Stockholm-Syndrom sagt sie in einem anderen Interview einige Jahre später, es ist eine Frage von Macht und Ohnmacht. Man ist zusammen eingesperrt. Sie hat sich nach dem Drama einige Male mit den Tätern getroffen, aber befreundet sei sie nicht mit ihnen, obwohl mancher das Gegenteil behauptet. Tja, dann hätten wir noch Elisabeth Oldgren. Sie war damals 21 Jahre alt und ebenfalls Bankangestellte. Jane Olsen nahm sie als Schutzschild her, als er wild um sich schoss. Sie hat mittlerweile einen anderen Namen angenommen und lebt zurückgezogen mit ihrer Familie. Sie hat sich nie öffentlich über das Geiseldrama geäußert. Dann hätten wir noch Brigitta Rutstand-Lundblad. Sie war damals 31 Jahre alt und ebenfalls Bankangestellte. Ihre Töchter waren damals 1 und 2 Jahre alt. Sie litt nach den 5 Schreckenstagen sehr lange unter extremer Müdigkeit, aber sie blieb weiterhin bei der Bank. Als sie 61 war, ging sie in Pension. Bleibt uns noch der einzige Mann als Geisel, der dabei war. Das ist Sven Safström. Er war damals 24 Jahre alt, natürlich auch Bankangestellter. Und wie ich schon sagte, der einzige Mann unter den Geiseln. Er arbeitete immer noch in der Bank. Ob er jetzt noch da arbeitet, weiß ich nicht, konnte ich nicht rausfinden und lebt auch sehr zurückgezogen. Ja, gemeinsam für alle Geiseln können wir festhalten, was nämlich passiert ist hinterher. Es gab keinerlei psychologische Hilfe. Obwohl Psychologen aus aller Welt an dem Schicksal wohl interessiert waren und die wollten auch gerne mit denen reden. Aber alle waren nur an diesen Studien interessiert. Das heißt, es hat sich nur noch um dieses Stockholm-Syndrom gedreht, das wollten sie wissen und die Personen selbst scheinen egal gewesen zu sein. Also da hat keiner drüber nachgedacht, dass da auch noch Menschen hinterstecken und das Merkwürdigste, was dann noch kommt, wie denn die Bank jetzt darauf reagiert hat. Also die Geiseln bekamen die Geiselzeit als Überstunden ausbezahlt. Das ist kein Witz. Außerdem bekam jeder 2 Monate Urlaub. Ansonsten gab es keine Hilfe. Selbst zum Prozess, als sie als Zeugen aussagen mussten, kam sie alleine. Das heißt, die Bank hat nicht mal einen Anwalt oder irgendeinen Beistand gestellt. Ja, kommen wir dann zu dem großen Stockholm-Syndrom. ein Erklärungsversuch, so haben wir es mal genannt. Das Syndrom mag unverständlich sein. Die Forschungsliteratur nennt zahlreiche Möglichkeiten und Ursachen für das Stockholm-Syndrom. In erster Linie manifestiert man sich der Wahrnehmungsverzerrung, die zum Stockholm-Syndrom führt, darin, dass die subjektive Wahrnehmung der Geiseln nur ein Teil der Gesamtsituation war. Die Opfer erlebten Zurückhaltung der Einsatzkräfte vor Ort. Es fühlte sich mit zunehmender Dauer der Entführung an, als wenn sie alleingelassen wurden. Dagegen hin wird das Agieren der Geiselnehmer überproportional wahrgenommen. Schon das kleinste Zugeständnis, das Anbieten von Nahrung, das Genehmigung für einen Toilettengang oder das Lockern von Fesseln werden als große Erleichterung empfunden. Das Opfer erlebte eine Situation, in der es ausschließlich Gutes von den Geiselnehmern erfährt. Er kommt zu der ausstehenden, subjektiven, nicht nachvollziehbaren Folge, dass ein Opfer mehrere Sympathien für seine Peiniger empfindet, als für die rettenden Einsatzkräfte. Das finde ich schon, ist schon hartes Brot. Also wenn du mehr Vertrauen zu deinen Peinigern oder zu deinen Geiselnehmern hast, als zur Polizei, ne? Das ist schon krass, oder? Ja, deswegen wird ja das auch als Wahrnehmungsstörung klassifiziert. Das heißt, die sind, wie man so schön sagt, nicht bei Sinnen. Und aber irgendwie, also ich finde es auch verständlich, wenn aus deiner Sicht, du sitzt, 6 Tage waren die drin, ne? Ja. Du sitzt da, kannst nicht gescheit auf Klo, kannst nicht duschen, kriegst das zu essen, was jemand anders dir zufällig hinwirft und von außen kommt nichts. Ne? Du erwartest ja eigentlich, dass geholfen wird von außen. Und ich finde das schön erklärt. Und dann sind halt so Kleinigkeiten, ne? Wenn dann einer sagt, hier komm, da hast du eine Flasche Wasser, oder wir haben ja vorhin gehört, die haben sich sogar Bier liefern lassen, ne? Über die, in den Tresorraum. Das ist natürlich so, die Geiselnehmer werden dann schnell zu Helden. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die haben das Essen, die geben was ab, die sind nett. Es wird gesagt, die haben Karten gespielt zusammen, die werden Musik gehört haben, der hat ja ein Radio dabei gehabt, ne? Und das kann ich schon verstehen. Also das geht auch weiter, dieser Erklärungsversuch, dass die Täter halt den Opfern gegenüber oftmals auch wohlwollend verhalten, weil die Opfer sind ja quasi ihr Vermögenswert. So steht es hier ganz schön, ne? Das heißt, um Eskalation zu vermeiden und um eine Ausgangsbasis zu haben, um überhaupt Forderungen zu stellen, braucht ja auch der Täter das Opfer. Dementsprechend ist es so, ich hätte fast gesagt, eine Win-Win-Situation, wenn man davon sprechen kann in dem Zusammenhang. Ne? Und für die Geiseln ganz klar maximaler Kontrollverlust. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Ne? Du bist 100% abhängig von dem, was der Geiselnehmer dir Gutes tut, oder auch von dem, was er dir nicht Gutes tut, ne? Weil dem sein Wille zählt. Das ist also ganz klar. Also der ist Chef an der Stelle. Ja, dann war ja so gut wie am Ende, ne? Ja. In dem Fall. Ja, es gibt noch natürlich auch die andere Seite. Es gibt Psychologen, die behaupten, das wird ein bisschen arg hochgespielt, dieses ganze Stockholm-Syndrom. Und dass man auch nicht vergessen sollte, dass vielleicht manche Geiseln einfach nur mit ihren Peinigern so gut kooperieren, um einfach zu überleben. Also dass es reiner Überlebensdrang ist. Ich kann nur sagen, wie so oft, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber wenn wir jetzt nochmal überlegen, was da an Sätzen gefallen ist, also gerade von der Christine Enmark am Telefon und lass uns mitgehen mit denen und die sind okay und die geben uns Essen. Das ist schon. Es gibt ja auch die Situation, hört man ja immer wieder, dass, ich sag mal, Opfer ihre Peiniger, Entführer oder was weiß ich, heiraten. Ist das dann auch schon so, dieses Stockholm-Syndrom? Das gibt's ja auch, ne? Ja, dafür bin ich nicht Psychologe genug, aber ich denke, das geht alles so in dieselbe Richtung. Mhm. Beziehungsweise, was wir ja gehabt haben, Da bin ich nicht Psychologe genug, so ein bisschen Psychologe bist, aber nur so ein bisschen. Ja, gut, ich erziehe Kinder, da kommst du auch nicht dran vorbei. Nee, können wir mal kurz mal zurückschauen zu dem Jürgen Bartsch-Fall, der ja tatsächlich geschafft hat, sogar das Herz einer Dame zu gewinnen, die er dann sogar geheiratet hat. Und das war ja nur wirklich kein Zuckerschlecken, was der gemacht hat. Und trotzdem gibt's immer wieder dieses, dass offensichtlich auch da Liebe entstehen kann, wie immer man das auch definieren mag und wie immer man darüber denken mag. Ich mag mir da kein Urteil erlauben. Ja, dann sage ich doch einfach mal, an dieser Stelle haben wir mal einen etwas anderen Fall in den Heimathafen gebracht. Ja, und es war mal ein Experiment. Ich bin gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich bin gespannt, also, wie das Feedback auf diese Folge ist. Beim nächsten Mal gibt es mit Sicherheit eine Leiche. Wir werden natürlich dazu auch wieder übergehen, ja. Aber ich denke mal so als Päuschen zwischendurch, gerade für die, die wirklich eine Folge nach der anderen hier durchhören. Zum Luftholen ist das, glaube ich, mal ganz genau. Zum Luftholen. Und für uns auch mal, weil wir wollen ja auch nicht jedes Mal mit nur ganz schlechten Nachrichten kommen. Weil schön ist halt, in dem Fall ist es wirklich komplett unblutig ausgegangen. Ein Polizist wurde verletzt bei der ersten Schießerei, der hat es aber auch überlebt. Und ja, es war mal die Frage, wird es bei euch auch mal ein Happy End geben? In dem Fall würde ich sagen, besseres Happy End hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja, dann sagen wir einfach mal an dieser Stelle, der Fall ist geschlossen. Definitiv. Bevor wir zu unserem weiteren Krimi-Rätsel kommen, kommen wir doch erstmal zu den Kommentaren, die wir zur Folge bekommen haben, die nicht die Lösung beinhaltet haben. Da war zum einen der Bastel-Andi, der hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die super aufgearbeitete Folge. Ich hatte mich im Vorfeld ebenfalls schon mit dem Fall befasst, weshalb ich ihn auch vorgeschlagen hatte. Das, was ihr daraus gemacht habt, ging über mein Vorwissen um einiges hinaus. Das war erstklassig recherchiert. Und es hat richtig Spaß gemacht, wenn man das Wort Spaß in dem Fall verwenden kann. Beim Rätsel muss ich diesmal passen. Man muss halt auch mal sagen, ich habe verloren. Ja, genau so schreibt es. Und er ist gespannt auf die Lösung. Ein sehr, sehr, sehr schönes Kommentar kriegt auch vom Daniel Bialas. Ich habe den Namen geübt, lieber Daniel. Den viele von euch, die auch andere Podcasts hören als den Brombeerfalter, kennen. Der hat uns geschrieben, da habt ihr ja wieder einen gruseligen Fall gefunden und wie gewohnt sehr hörenswert präsentiert. Vielen Dank für die großartige Folge. Und jetzt kommt etwas, da, Daniel, da bin ich sehr dankbar, weil ich mag Kritik, wenn sie konstruktiv ist. Und das ist quasi ein Lehrstück, was jetzt kommt, wie man Kritik anbringt. Darf ich euch, ohne dass es besserwisserlich oder anderweitig negativ rüberkommen soll, denn das meine ich keineswegs, die Seite Forfo empfehlen. Das ist meine Anlaufstelle, wenn ich auf Sprache stoße, die ich nicht spreche. Es handelt sich um eine meiner Kenntnis nach der größten freien Aussprachdatenbanken. Denn speziell bei den flämischen Eigennamen hätte wohl jeder Schwierigkeiten gehabt. Ihr findet das Projekt auf http://de.forfo.com. Liebe Grüße aus Kehl, der Daniel. Lieber Daniel, vielen Dank dafür. Ich habe es diesmal noch nicht geschafft, aber ich werde auf jeden Fall mir das anschauen für die nächsten Folgen, wenn es mal wieder schwierig wird. Heute war es auch ein bisschen holprig hier und da mit den Schweden. Ich kann normalerweise auch nur Pippi Langstrumpf. Ja, aber vielen, vielen Dank und wie gesagt, Kritik in der Form, sehr, sehr schön, sehr gut gemacht. Ein großes Dank an den Daniel. Ja, das ist halt ein Netter, das kann man nicht anders sagen. Ja, ganz lieben Dank auch an den Frank M. Wieder ein sehr spannender Fall, der ja leider noch immer nicht aufgeklärt ist. Folgender Link ergibt sich für mich als plausible Erklärung, die ihr beiden ja schon ein wenig angedeutet habt. Ja, wir haben ja so ein bisschen rumgedruckst und gemacht getan. Er hat von der Internetseite derwesten.de mal einen Link gepostet. Erstaunlich, was da in den 80er Jahren alles möglich war in Belgien. Wäre doch wohl im Nachhinein eher ein Fall für den belgischen Verfassungsschutz gewesen als für die Polizei. Denn die steckt ja wohl im weiteren Sinn mittendrin. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Wir hatten ja auch schon Fälle, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo wir auch mal gesagt haben, so hier rumgefuscht und da rumgefuscht und da sind Gelder geflossen bei der Polizei und so. Ja, es sind so einige Sachen, das kann man halt einfach nur mutmaßen, was da gelaufen ist. Ja, der Link, den er dabei hat, der geht halt zu einem Artikel, wo das in die Richtung geht, dass das auch so Richtung Neonazi-Milieu irgendwie läuft, diese ganze Killer von Brabant-Geschichte. Das wäre das, was wir gerade mit dem NSU und Zeug erleben hier in Deutschland. Und deswegen, ja, die Polizei steckt mit drin, Verfassungsschutz. Aber wie gesagt, wir werden da nicht weiter dran rumdeuteln, es ist so, wie es ist. Mehr wissen wir leider nicht. Der Tobias hat uns geschrieben, und zwar über Twitter. Der Tobias hat das Rätsel richtig gelöst und hat aber noch dazu geschrieben, zum Podcast, sagt er. Genau so einer hat mir in meiner Podcast-Liste noch gefehlt. Da ich Krimis und solche Fälle liebe, höre ich den Podcast mit Begeisterung. Und auch wenn ich dank dem Buch Akte Ungelöst, das ich auch zu Hause habe, schon einige Fälle kenne, höre ich gerne den sympathischen Stimmen und euren Einschätzungen zu. Ja, da kann man nur sagen, vielen Dank fürs Lob. Geht runter wie Öl. Da sind wir ehrlich, das ist natürlich toll, wenn es gefällt. Ja, dann haben wir noch die Purple Eva via Twitter. Hallo ihr beiden, erst einmal vielen Dank für eure tollen Podcasts. Ich höre wirklich sehr gerne zu und habe sehr viel dazu gelernt. In eurer letzten Folge habt ihr angesprochen, dass der ein oder andere Hörer die vorhergehende Folge 19 Kürbismörder nicht weiterhören konnte. Mir ging es ganz ähnlich. Das liegt nicht an eurer Präsentationsweise, die ich für die ausgesprochen angenehm finde. Ich bin Mutter von zwei Kindern, das ist das, was Klaus im Vorfeld vorhin schon sagte, und habe wirklich Schwierigkeiten mit den Grausamkeiten an solchen lieben kleinen Muckeln mir anzuhören. Hinzu kommt, dass ich ein gutes Vorstellungsvermögen habe und mir so etwas auch bildlich vorstellen kann. Ja, natürlich ist jeder Mord grausam, aber an Kindern ist irgendwie immer was Besonderes und es ist perfide. Bitte macht weiter so mit eurer tollen Arbeit. Ich werde euch auch fleißig weiterhören. Als kleinen Wunsch möchte ich euch nun anfügen, dass ihr bei solchen Kindermördern vielleicht auch noch auf das ein oder andere grausame Detail verzichtet. Ich möchte keine Zensur, aber so ist es wirklich eine reine gefühlsmäßige Sache. Jede Folge geht ans Herz, speziell. Diese ist aber auch immer ein bisschen zu viel. Wie gesagt, ich bleibe daran und freue mich auch noch auf weitere Heimfahrten mit euch ans Ohr. Ja, für dich war heute ganz speziell diese Folge, liebe Eva. Ja, also Hat und ich wissen beide, dass es teilweise eine Gratwanderung ist und wir versuchen es so unspektakulär wie möglich, sag ich mal so. Ne? Aber manche Details müssen drin sein, damit man vielleicht ein bisschen auch eine Sicht auf die tatsächliche Tat und auf die Auswirkungen, die dadurch kommen, kriegt. Ja, also wir versuchen das Beste und ich denke, ja, notfalls muss man halt einfach auch mal ausschalten. Es macht nichts. Es kommen auch wieder Folgen wie heute, wo es nicht ganz so dramatisch ist. Danke sagen möchte ich noch an mir und an den André. Die haben auch via Twitter wieder Fälle eingereicht, die sie interessant finden und uns vorgeschlagen, ob wir das gerne mal behandeln wollen. Schaue ich mir an. Schaut sich der Hatti auch an und dann werden wir das mal in einer unseren geheimen Redaktionssitzungen mal ausdiskutieren, was wir davon machen. Telegram morgens an der Straßenbahn, das sind unsere Redaktionssitzen. Richtig, ja. Der eine tippt, der andere spricht. Ganz genau. Ja. Das ist so ein bisschen Backstage. Ganz genau. Für wen es interessiert, ja. Ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich freue mich auf ein neues Krimi-Rätsel. Ich bin gespannt, was für ein Schrott uns Klaus heute andreht. Kein teurer Schrott heute. Kein teurer Schrott. Ja, dann lass doch mal hören. Nein. Die Überschrift heute ist entlarvende Freizeitgestaltung. Sein Hobby wurde dem Mörder zum Verhängnis. Ich gebe einen kleinen Tipp dazu diesmal. Wer den Face of Death Podcast aufmerksam gehört hat, bis hierhin, könnte die Lösung schneller finden als jemand, der es noch nicht gehört hat. That's right. That's right. Jo. Ja, an dieser Stelle kann ich nur wieder sagen, es hat mir wieder Spaß gemacht, auch ob man kann man darüber streiten, ob es Spaß ist oder so, aber wir podcasten ja, weil es Spaß macht und weil wir euch einfach gerne dran teilhaben lassen möchten. Und ja, schaut einfach mal den Links nach, die wir euch in dieser Podcast-Folge reingepackt haben. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob es dann irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine Verfilmung vom Stockholm-Syndrom gibt. Und ich sage an dieser Stelle ganz lieben Dank an den Klaus und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Also erstmal wegen dem Rätsel mit dem Eiffelturm. Muss ich den Hatti noch kurz sagen? Ich würde ja auch sagen, da hätte ich gerne Verfilmung drüber eigentlich, wie der den Eiffelturm zweimal verkauft. Ja. Und ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte interessant werden. Und insofern hat es mir heute auch Spaß gemacht, dass wir tatsächlich mal keine Toten haben und nur einen leicht Verletzten. Also in dem Sinne, ihr passt auf euch auf. Servus, der Klaus. Tschüss, macht's gut. Case closed.